gemessen an dem, was diese Männer heute leisten in der Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus, wären wir ärmliche Menschen, wenn wir zu Hause sagen wollten, die Soldaten, die mögen den Krieg machen, aber wir wollen unsere Ruhe haben daheim. Wie kämen wir uns denn vor, meine Frauen, wenn wir abends meinetwegen satt und bequem den Rundfunk einschalten würden und dann würden wir hören, was diese Männer leisten und dann würden wir sagen müssen, na, wie schön, dass sie das machen und wie schön, dass wir hier zu Hause gar nichts von diesem Krieg spüren. Ich glaube, wir würden uns schämen und wir würden wahrscheinlich hingehen und würden sagen, liebe Soldaten, lasst uns auch ein bisschen mittragen, denn letzten Endes sind wir ja eure Mütter, eure Frauen, eure Schwestern und wir wollen nicht, dass ihr allein das macht. Wir wollen unser Teil auch davon abhaben.